Lass mein Herz nicht weinen. Lass mein Herz nicht traurig sein. Gehst du von mir, dann geht mit dir mein ganzer Sonnenschein. Meine große Liebe kann nicht einsam sein. Lass mein Herz nicht weinen und lass mich nie allein. In den blühenden Gärten am Rande von Taormina träumt ein Pärchen das uralte Märchen vom großen Glück.